1. Im siebten Monat, als die Israeliten in Ehrenstadten wohnten, versammelte sich das gesamte Volk Jesklesen auf dem Platz vor dem Wasserter. Dort beten sie Esra, den Schriftgelehrten, das Buch des Gesetzes Moses zu holen, das der Herr den Israeliten geboten hat. 2. Am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, die aus Männern, Frauen und allen Bestand, die Altgenig waren, M. Zuzuhoren und zu verstehen. 3. A laster raus auf dem Platz vor dem Waster vom Tagesanbruch bis zum Mittag vor, Warend Männer, Frauen und die Kinder, die es verstehen konnten, aufmerksam zuhorten und ihren auf das Buch des Gesetzes richteten. 4. Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer eigens dafür errichteten Holzernen Plattform, und neben ihm standen zu seiner Rechten Matithja, Semma, Anaja, Asaja, Uria, Hilkia und Marsaja, sowie zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hazem, Hasbadana, Sacharja und Masalam. 5. Esra offniet das Buch vor den Augen des gesamten Volks, die erhoher stand als Sae, und als des Aufschlag, erhob sich das ganz Volk. 6. Esra preis den Herrn, den großen Gott, worauf in das gesamte Volk mit Amen, Amen, antwortet, warend Sae ihr Hand erhoben, sich verneten und sich mit dem Gesichtser oder vor dem Herrn niederworfen. 7. Jeshua, Barney, Serebja, Jamin, Akab, Sabthai, Hodia, Marsaja, Kelita, Asaja, Josabad, Hanan and Pelaja, die Leviten, erklarten dem Volk das Gesetz, waren die Menschen ihren Platzen blieben. 8. Sie lesen Jutlich aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, voren erlauteten dessen Sinn, so dass die Zuhörer das Gelesen verstehen konnten. 9. Nehemia, der Stadthalter, der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zum gesamten Volk, dieser Tag ist dem Herrn, ihrem Gott, heilig, trauert und weint nicht, den Allmenschen weinten, als sie die Wort des Gesetzes horten. 10. Fu fort, getend est fett speisen, trinkt sus getränken sendit portionen und gene, die nicht vorbereitet haben, denn dieser Tag ist an ihrem Herrn heilig. Sei daher nicht betrübt, denn die Freude am Herrn ist your stork. 11. Gleichzeitig beruhigten die Leviten das gesamte Volk mit den Worten, seid still, denn dieser Tag ist heilig, sei deshalb nicht traurig. 12. Daraufhin gingen Allmenschen, zu essen, zu trinken, Festgeschenk zu verschicken und ein großes Freudenfest zu feiern, das sie die Belehrungen verstanden hatten. 13. Am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des gesamten Volks, die Priester und die Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, sich intensiv mit den Worten des Gesetzes zu beschäftigen. 14. Dabei entdeckten sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hat, dass die Israeliten waren des Fests im siebten Monat in Lobhutten wohnen sollten. 15. Sie sollten in allen Ehrenstädten und in Jerusalem den Befehl ausrufen und verkünden lassen, get auf die Berge und holt zweit von Olivenbäumen, wilden Obermen, Myrten, Palmen und dich belobten Bäumen, Gemmes der Vorschrift des Gesetzes Lobhutten zu bohren. 16. Das Volk ging darauf hinaus, holt die zweit und errichtet sich Lobhutten, Jeder auf seinem Dach, in Ehrenhofen, in den Hofen des Gotteshauses sowie auf den Platzen am Wasser und am Ephraim Tor. 17. Die gesamte Gemeinde, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, bot Lobhutten und wohnte darin. Denn die Israeliten hatten die Sieg den Tagen Joshuas, des Sohns Nuns, bis zu diesem Zeitpunkt nicht in dieser Weise getten, weshalb ein sehr groß Freude herrschte. 18. Taglich, vom ersten bis zum letzten Tag, wird aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen. Sie feierten das Fest sieben Tage lang, und am achten Tag fand Gemmes der Vorschrift ein feierlich Versammlungsstaat.